Was ist Energie? Wenn ich euch das erzähle, dann am besten mit der Geschichte von Sisyphos, die arme Sau, die jeden Tag einen Stein auf einen Berg rollen muss. Und wenn der Stein dann oben ist, dann rollt er wieder hinunter und das Ganze beginnt am nächsten Tag wieder von vorne. Die Frage ist, warum muss Sisyphos das machen und wer ist überhaupt Sisyphos? Er ist eine Figur der griechischen Mythologie, also eine Erfindung einer Geschichte, so ein bisschen wie Luke Skywalker, aber nicht ganz so hell und schillernd. Er war der König von Korinth 1400 vor Christus, jetzt angeblich wirklich, aber in der Geschichte ist er ein Typ, der irrsinnig schlau ist und er war, so kurz gefasst, ein Arschloch zu seiner Frau. So scheint es. Denn, und das ist der Grund, warum er diesen Stein auf den Berg rollen muss. Und wenn wir die Geschichte verstehen, dann wissen wir, was Energie ist. Denn er wollte seine Frau auf die Probe stellen, ob sie ihn wirklich liebt. Und das geht, so dachte er, am besten, indem er sie in eine Situation bringt, die nicht gut ausgehen kann, in eine Double-Bind-Situation. Das heißt, egal was sie macht, ist sie erledigt. Ich verstehe bis heute nicht, warum das dann ihre Liebe zeigen soll, aber er hat zu ihr gesagt, Frau, wenn ich tot bin, dann wirf meine Gebeine auf den Markt. Das heißt, kein Begräbnis, sondern einfach achtlos die Beine runterwerfen, vom Haus runter auf den Marktplatz. Und seine Idee war mit dieser Probe, ob sie ihn liebt, wenn sie ihn liebt, dann tut sie das, was er sagt und wirft seine Gebeine auf den Markt. Aber damit zeigt sie, dass sie ihn nicht liebt, weil sie ja seine Gebeine auf den Markt wirft. Das heißt, wenn sie die Beine nicht auf den Markt wirft, sondern einem guten Begräbnis zuführt, dann widersetzt sie sich seinem Auftrag und zeigt damit, dass sie ihn nicht liebt. Ja, das ist Double Bind. Da kann sie nicht raus aus der Geschichte, ohne gedemütigt zu werden oder geschlagen. Und das war die Idee. Als dann Sisyphos wirklich gestorben ist, was hat sie getan? Natürlich, sie hat seine Beine auf den Markt geworfen, weil sie ihn liebt und das tut, was er ihr sagt. Und Sisyphos ging dann zu den Göttern und sagte, schaut her, diese Frau, so geht sie mit meinen Gebeinen um, lasst mich auf die Erde zurück, um sie zu züchtigen, zu schlagen. Die Götter sagten, wow, gute Idee, das kannst du, und sie erlaubten ihm, zur Erde zurückzukehren, um diese Frau zu züchtigen. Das war, ja, schick zu dieser Zeit, offenbar, so die Geschichte, wie ich sie kenne. Das macht er also, und dann ging er nicht mehr zurück in den, keine Ahnung, Olymp, glaube ich, ist das, oder wo, in dieses Reich der Toten, wo er eben für einen Ausflug kurz weg durfte. Er blieb auf der Erde und machte sich eine schöne Zeit, und das hat dann die Götter wirklich aufgeregt. Nicht, dass er seine Frau gezüchtigt hat. Nein, weil er sich seinen ihren Befehlen widersetzte, zurückzukehren. Und dann kam die Strafe. Sisyphos, sagten sie, du wirst einen großen Stein auf einen Berg rollen, jeden Tag, von unten bis oben. Und wenn der oben ist, dann rollt er wieder hinunter. Und du beginnst von vorn. Und aus dieser Zeit oder aus dieser Geschichte kommt der Begriff, das ist eine Sisyphos-Arbeit. Und wir sagen das deswegen, weil es, ja warum eigentlich, was ist eine Sisyphos-Arbeit? Nummer eins, sie ist sinnlos. Was hat man davon, einen Stein auf einen Berg zu rollen? Nummer zwei, sie ist mühsam. Der Stein ist schwer. Und auf einen Berg hinauf, das braucht viel Arbeit. Und Nummer drei, sie wiederholt sich immer. Das heißt, du kommst aus dieser Geschichte nicht raus. Alle diese drei Geschichten sind prädestiniert dafür, also vorgesehen dafür, einen massiven Burnout zu erleiden. Ja, und das war die Strafe, das sollte Sisyphos spüren. Wir schauen uns aber jetzt an, was physikalisch dabei passiert, und Sisyphos hat einen Stein, der schwer ist. Also diese Geschichte funktioniert natürlich nur auf der Erde oder irgendwo, wo es eine Schwerkraft gibt. Im Weltraum wäre das vielleicht keine große Nummer. Der Stein ist schwer und er muss ihn gegen die Schwerkraft auf den Berg hinaufschieben. Und wir sagen, Sisyphos arbeitet. Das ist für ihn viel Arbeit. Wir schauen jetzt genauer hin noch, was Arbeit ist. Arbeit ist eine Kraft, die er macht, die er aufbringt, die er auf den Stein ausübt, entlang eines bestimmten Weges. Arbeit ist Kraft mal Weg und der Weg ist dabei gemeint, wirklich also gegen die Schwerkraft hinauf. Es ist jetzt nicht gemeint, gerade nach vorne. Das macht keine im physikalischen Sinn wirkliche Arbeit. Hinauf. Kraft mal Weg. Wie viel braucht er in seinen Muckis, den Muskeln? Und entlang des Weges und das Produkt, also das, wenn man das multipliziert, das ist die Menge seiner Arbeit. Die Physik ist jetzt die gute Seite, also Luke Skywalker in der Geschichte. Wir wissen nämlich, dass diese Arbeit dann nicht einfach verloren ist, sondern im Stein drinnen steckt, wenn er oben ist, am Berg. Da könnte Sisyphos weggehen, wegspazieren und diese Arbeit steckt im Stein drinnen. Und das ist jetzt ein bisschen rätselhaft, weil man es nicht sieht. Würden wir diesen großen, runden Stein unten fotografieren und diesen großen, runden Stein oben fotografieren, dann sehen diese beiden Fotos genau gleich aus, wenn man den Hintergrund nicht sieht, sondern nur den Stein. Und dennoch sind die Steine, die oben sind, ist der Stein, der oben ist, ein wertvoller Stein. Stellt euch vor, wir haben eine Party der Steinebesitzer. Die großen Hechte dort auf dieser Party, die, um die sich alle scharen, das sind die Steinebesitzer, die hohe Steine besitzen. Und die Steinebesitzer, die tiefe Steine besitzen, um die scharen sich nicht viele Leute, die sind nicht so reich. Offensichtlich sind hohe Steine wertvolle Steine, obwohl man, und sie zeigen sich auf dieser Party die Fotos, es auf den Fotos nicht sieht. Die schauen alle gleich aus. Warum sind die hohen Steine wertvolle Steine? Ja, sie können wieder hinunterrollen. Und irgendwo gibt's vielleicht ein, nicht Wasserrad, sondern ein Steinrad und dieser rollende Stein treibt das Rad an und damit kann man dann Strom erzeugen mit dieser Drehung. Ja, auf der Party der Steinebesitzer sind die mit den hohen Steinen die großen Hechte. Die können solche Kraftwerke betreiben und den Strom verkaufen. Die mit den tiefen Steinen, die liegen halt nur rum da unten. Warum sind die hohen Steine wertvoll? Sisyphos hat gearbeitet. Er hat sie nach oben gebracht und diese Kraft mal dem Weg, diese Arbeit, steckt jetzt gespeichert im Stein. Und das nennen wir Energie. Die gespeicherte Arbeit im Stein, unsichtbar, die man auf dem Foto nicht sieht, die dann wieder frei wird, wenn der Stein hinunterrollt, holter die Polter, ja. Und verschwindet, wenn er dann unten liegt. Verschwindet wohin? Naja, eben vielleicht als elektrische Energie, wenn dieser Stein durch so ein Steinkraftwerk läuft. Das gibt's noch nicht, müsste man noch erfinden. Energie ist also gespeicherte Arbeit. Und wir können uns jetzt anschauen, dass diese Energie eigentlich, und jetzt gehen wir raus aus der Geschichte von Sisyphos, weil wir schon sehr viel mehr wissen in der Physik, dass diese Energie in verschiedenen Erscheinungsformen vorkommt. Stellt euch vor, auf dieser Party der Steinebesitzer gibt's auch noch eine Gruppe jener, die schnelle Steine besitzen. Und schnelle Steine sind wertvolle Steine, genauso wie die hohen Steine. Warum? Ja, weil man mit diesen schnellen Steinen Kraftwerke, Steinräder betreiben kann. Nicht Wasserräder eben, sondern Steinräder, die es noch nicht gibt, aber die man erfinden könnte. Und die drehen sich und man kann den Strom verkaufen. Das wäre dann, ja, der schnelle Stein wird gebremst, die Energie ist immer noch da. Das wäre dann elektrische Energie, die wiederum verwendet werden kann in Motoren, Bewegungsenergie, Rotationsenergie, Drehenergie, die wiederum verwendet werden kann, ein Elektroauto zu beschleunigen. Wenn man bremst, dieses Auto, ja, dann ist es ein bisschen Schluss mit dieser wertvollen Energie. Sie ist schon noch da im Sinne von Wärmeenergie, die Bremsen werden heiß, aber diese Hitze verschwindet halt dann in die Umgebung und dann ist es extrem mühsam, sie wieder zusammensammeln. Da gibt es schon Verfahren, aber das ist eine andere Geschichte, die ich euch ein andermal erzähle. Wenn dich das alles interessiert, dann schau auf www.phyx.at. Dort findest du viele Antworten auf viele Fragen, um die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Wenn du diese Geschichte gerne langsamer hören möchtest, dann geh auf www.slowscience.at. Dort hörst du diese Naturgeschichte in langsamem Deutsch. Und dort findest du auch Vokabel und Wörter erklärt. Du findest auch ein Quiz und weitere Lernunterlagen zu diesem Thema. www.slowscience.at. Ja, und auf Phyx, dort wo du diese Geschichte jetzt gehört hast, da gibt es auch viel zu lesen über Geschichten und Phänomene aus der Natur. www.phyx.at. www.phyx.at. Deine Seite zum Auskennen.